Es mir kommt für die Wäsche gemacht und den letzten Mal zu dem Himmel ausgemacht. Roberto Blanco, er zeigt der Ansicht in der Foto der Fähigkeit, das Ding verstanden. Jota war ehrlich und hatte sie lieb, und dann jede Woche von der Woche schrieb. Doch dann kam der Moment, in dem ihr war. Friedfeld. Was heute noch Sonne, weil du eigentlich wissen, dass ich keiner gesucht habe, noch keiner vermisst. Trotzdem spielst du ab der Grenze, ist der Moment, der Paris fällt. Hey du, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Wir sollten uns noch gut verstehen. Es ist bloß Freundschaft, die hier fehlt. Und der Moment, in dem mein Paar fällt.